Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde, wo immer in der Welt auch ihr seid. Ich bin Reinhard Hirtler, ich bin Österreicher, in Österreich geboren, in Österreich aufgewachsen, lebte dann 10 Jahre in den Vereinigten Staaten, arbeitete bei Morningstar Ministries mit Rick Chonamit und lebe seit 8 Jahren, jetzt fast 9 Jahren schon hier in Brasilien, wo wir Waisenhäuser gründen und auch einen Lehrdienst haben, den der Herr uns geschenkt hat, eine Schule des Prophetischen und übernatürlich haben. Und einfach große und herrliche Dinge hier erleben mit Gott. Und der Herr hat mich aus Österreich weggeschickt, vor mehr als 18 Jahren. Aber in der letzten Zeit hat mein Herz wieder zu brennen begonnen für den deutschsprachigen Raum. Auf eine Art und Weise, das einfach natürlich nicht zu erklären ist. Das ist einfach etwas, was Gott in mich hineingesetzt hat, hineingelegt hat. Und ich habe einfach auf das geantwortet. Und ich möchte jetzt einfach einige Worte mit euch mitteilen. Einige Dinge, die auch mir persönlich sehr am Herzen liegen und einige Dinge, mit denen ich mich bereits seit vielen, vielen Jahren beschäftige. Ich kann mich erinnern, als wir in Österreich damals Gemeinden gegründet haben in den 80er Jahren, da hatten wir dann auch so eine Art Jüngerschaftsschule, so Leitertraining und so weiter, Ausbildung. Und da sprach der Herr eines Tages zu mir. Und der Herr hat zu mir Folgendes gesagt: Reinhard, ich will keine starken Leiter und einen schwachen Leib. Ich will starke Leiter und einen starken Leib. Und der Herr hat damals sehr, sehr viel zu mir zu reden begonnen. Und es hat mich eigentlich schon seit Jahrzehnten irgendwie traurig gemacht zu sehen, dass ein paar außergewöhnliche, großartige Männer Gottes großartig verwendet wurden, aber der Leib als solcher sich nicht großartig manifestierte. Und das ist das, was mir am Herzen brannte schon damals. Und wisst ihr, und dann geschieht immer diese Distanz, die kommt dann hinein. Je größer der Mann Gottes ist, desto distanter ist der dann sehr oft von den ganz mal sozusagen normalen Geschwistern, normalen Gläubigen. Und wenn wir dann hineinschauen in die Bibel und auch das, was Jesus uns vorgelebt hat und wie Jesus uns gezeigt hat zu leben, dann sehen wir, dass das Herz Gottes nämlich ist, dass der Leib sich wahrhaftig als der Leib Jesu Christi ausdrückt. Und ich persönlich bin überzeugt davon, dass die DNA des Leibes Jesus Christus in jedem Bereich des Leibes Christus ist. Ob dieser Leib Christi sich jetzt im Grunde genommen hat Jesus ja nur einen Leib, das wissen wir ja bestimmt alles. Aber ich spreche jetzt vom Ausdruck eines lokalen Leibes. Ob dieser Ausdruck des lokalen Leibes jetzt 10 Leute beinhaltet oder ob er 10.000 Leute oder 100.000 oder 1 Million Leute beinhaltet, wie angeblich die Gemeinde in Südkorea hat von Dr. Yonggi Cho gegründet. Riesen, riesen, riesen, riesen, riesen Leib sozusagen sich zusammenfindet. Im Grunde genommen ist die DNA dieselbe. Die DNA Jesus Christus ist in seinem Leib. Und wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir wirklich verstehen, was in uns steckt als einzelne Christen, aber auch was in uns steckt als Leib. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, dass wir erkennen, wer wir sind als Leib Christi, dann können wir uns als Leib Christi ausdrücken, egal ob wir jetzt viele oder wenige sind. Und diese Aussage vom Herrn, die er vor vielen, vielen Jahren zu mir gemacht hat: Reinhard, ich möchte nicht, dass es starke Leiter gibt und schwache Christen und eine schwache Gemeinde, sondern ich möchte, dass es starke Leiter und starke Christen gibt. Und da habe ich mich sehr viel beschäftigt. Logischerweise, was dem auch der nächste Gedanke für mich war, nämlich Epheser Kapitel 4, die Dienstgaben. Und ich habe begonnen, darüber nachzusinnen, darüber zu studieren, darüber zu beten und die Bibel durchzugraben. Was ist eigentlich der Zweck der Dienstgaben? Wir wissen ja, dass in Realität es nur ein Haupt gibt für die Gemeinde und dieses eine Haupt ist Jesus Christus. Und es darf nur ein Haupt geben, denn wenn ein Leib mehr als ein Haupt hat, ist das ja kein Leib mehr, sondern ist das ein Monster. Und in meinem Studium war das sehr interessant. Ich bin zu etwas gekommen, nämlich, dass das Wort Pastor, das wir ja heute eine der wichtigsten Funktionen gegeben haben im Leib Christi in der Gemeinde, das Wort Pastor, das kommt eigentlich nur ein einziges Mal vor im Griechischen. Und das ist in Epheser Kapitel 4. Wo die Bibel sagt, und der Herr gab, Jesus selbst gab in die Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Und hier ist das einzige Mal, wo ich gefunden habe, dass das Wort Pastor wirklich vorkommt. Und hier ist es nicht in der Einzahl, sondern in der Mehrzahl. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der wahre Pastor jeder Gemeinde Jesus Christus heißt. und nicht ein Mensch sein darf. Und Jesus Christus, der wahre Pastor seiner Gemeinde und das Haupt seiner Gemeinde, dem muss sich alles unterordnen. Und alles muss unter der Hauptschaft Jesus Christus arbeiten. Und ein Dilemma, das wir sehr oft haben, und ich bin überzeugt, dass die meisten Pastoren ja das niemals so wünschen würden oder so haben möchten, sondern es ist einfach, hat sich einfach so eingebürgert, einfach auch in die Tradition der Gemeinde, dass der Pastor ist derjenige, der die Hauptschaft der Gemeinde übernimmt. Und Leute haben immer dann wieder gesagt, aber Reinhard, wenn es kein Haupt gibt, dann gibt es Chaos. Ja, aber es gibt ja ein Haupt. Das Haupt hat Jesus Christus. Was wäre, wenn jeder Pastor auf dieser Welt, jeder Leiter auf dieser Welt, genau sich auf das fokussieren würde, was eigentlich geschrieben ist, dass er tun sollte. Nämlich alles daran setzen, dass der Leib stark ist. Dass der Leib abhängig ist vom Haupt Jesus Christus. Dass der Leib gesund ist und sich so ausdrückt, damit er Jesus Christus verherrlicht. Schauen wir mal diesen Bibelabschnitt an. Epheser Kapitel 4 von Vers 11 weg. Oder lesen wir von Vers 10 weg. Der hinabgestiegen ist, das spricht von Jesus Christus, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Also Jesus soll alles erfüllen. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und dann steht ganz genau geschrieben, warum er das so getan hat. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Das heißt, Jesus Christus ist in den Himmel aufgefahren und dann hat er Gaben gegeben an die Gemeinde. Und diese Gaben, die kennen wir als die fünf Dienstgaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten oder Pastoren und Lehrer, die hat er ganz für einen bestimmten Zweck gegeben, nämlich damit sie zugerüstet werden, damit sie den Dienst tun können. Das heißt, der Pastor, der Apostel, der Prophet, der soll den Dienst nicht tun, sondern er soll alles daran setzen, dass es einen starken Leib gibt, der den Dienst tut. Denke mal, als Jesus Christus kam, da sagt die Bibel, Opfer wolltest du nicht, aber den Leib hast du mir bereitet. Gott drückte sich wie aus, als Jesus auf Erden war. Er drückte sich aus durch den Leib seines eigenen Sohnes, der auf der Erde wandelte und die Herrlichkeit und die Kraft und die Macht und die Autorität Gottes auf dieser Erde demonstrierte. Denk einmal ein bisschen mit mir über diesen Gedanken nach. Jesus, als er auf der Erde ging, er war der größte Apostel. Die Bibel sagt, er ist der Anfänger, der Vollender unseres Glaubens, unser Apostel, dem wir nachfolgen. Jesus war der größte Prophet. Wir wissen, dass Moses bereits vorausgesagt hat, er wird euch einen Propheten aufrufen unter euch, dass Jesus Christus war. Jesus Christus war der beste Evangelist. Er kam, um die gute Nachricht zu predigen. Jesus Christus war der beste Pastor, den es je gab. Ich bin euer guter Hirte, euer guter Pastor. Und Jesus Christus war auch der außergewöhnlichste Lehrer, der je auf dieser Erde wandelte. Also wir sehen, dass Jesus Christus Prophet, Apostel, Evangelist, Lehrer und Pastor war und er drückte Gott aus auf dieser Erde. So ging Jesus auf dieser Erde, drückte die Herrlichkeit Gottes aus, drückte die Kraft Gottes aus, aber dann kam der Augenblick, wo er diese Erde verlassen musste. Er starb am Kreuz, er stand auf, er fuhr gen Himmel und jetzt hatte Gott sozusagen ein Dilemma, das er jetzt lösen müsste. Nämlich, Gott braucht einen Leib, um sich auszudrücken. Der Leib war sein Sohn, aber sein Sohn ist jetzt weg. Der geht nicht mehr auf diese Erde. Also was war der Plan Gottes? Was hat Gott sich ausgedacht, damit der Leib Jesu Christi, sein eigener Leib, weiter funktionieren könnte und weiter die Herrlichkeit, die Güte und die Liebe Gottes ausdrücken konnte? Damit das so geschehen kann, und damit Jesus weiter sich ausdrücken kann, braucht er erstens einen Leib und zweitens brauchte dieses Leib einen Haupt. Also was tat Jesus? Er brachte die Gemeinde in die Welt. Und die Gemeinde ist jetzt der Leib Jesu Christi, aber der Leib ohne Haupt funktioniert nicht, das wissen wir alle. Das Haupt ist Jesus, er ist das Haupt der Gemeinde. Epheser sagt uns das ganz klipp und klar. Nur die Frage ist jetzt, wie wird dieser Leib jetzt dahin gebracht, dass dieser Leib auch tatsächlich Jesus gut repräsentieren kann auf dieser Erde. Da Jesus Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer war, musste er jetzt alles tun, um sicherzugehen, dass der Leib auch funktioniert als Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Also hat Gott im Grunde genommen eine Sache ganz simpel gemacht. Er hat gesagt, okay, ich nehme mir Aposteln, also ich berufe Aposteln, die so wie ich sind. Ich bin der Anfänger und Vollender des Glaubens, ich bin der große Apostel. Und diese Apostel, die repräsentieren mich, aber nicht indem sie einfach das tun, was ich tun wollte, sondern indem sie den ganzen Leib dazu zurüsten, dass der ganze Leib als apostolischer Leib sich auf dieser Erde bewegt. Dann sagte Jesus, ich brauche Propheten, weil ich war ja auch Prophet auf dieser Erde. Dann gab Jesus der Gemeinde Propheten. Und die Aufgabe dieser Propheten ist es nicht einfach prophetisch zu dienen, Dinge der Zukunft vorauszusagen und im Prophetischen zu agieren. Das ist in Wirklichkeit nur ein Nebeneffekt von dem, was sie tun. Die Hauptaufgabe jeder dieser fünf Dienstgaben ist ganz simpel. Die Bibel sagt klipp und klar, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes zur Erbauung des Leibes Christi. Stell dir mal vor, wenn diese fünf Dienstgaben ihren Hauptfokus auf nichts anderes legen, als den Leib zurüsten, damit der Leib das Werk des Dienstes tut und der Leib auferbaut wird. Das heißt, sie tun nicht mehr die Arbeit, sondern sie tun diese Arbeit, dass der Leib ein funktionierender Leib wird. Weißt du, was geschehen wird? Der Leib wird als starker Leib funktionieren. Der Leib wird stark apostolisch sein, stark prophetisch sein, stark evangelistisch sein, stark pastoral sein und stark im Lehren sein. Und wisst ihr, wir haben das bei uns so erlebt. Wir haben hier in Brasilien eine Schule, die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Jeder einzelne Schüler wandelt im Übernatürlichen, wandelt im Prophetischen. Die drücken diese Stärke des Leibes Jesus Christus aus. Warum? Weil es nicht meine Aufgabe ist, ihnen prophetisch zu dienen, sondern meine Aufgabe ist, sie zuzurüsten, um das zu sein, was ich auch bin. Wenn der Herr mich berufen hat, als Prophet und Lehrer in seinem Leib zu sein, dann hat er mich nicht berufen, zu lehren und prophetisch zu dienen. Das mache ich, aber wisst ihr, warum ich das mache? Das mache ich in erster Linie, damit ich die Leute nicht nur theoretisch mit Worten lehre, sondern damit ich den Leuten vorzeige, wie es geht. Und mein Herzensanliegen war es immer schon, einen Leib zu haben, der stark ist, der funktioniert, der Jesus gut repräsentiert. Ein starkes Haupt hat auch einen starken Leib. Und ich arbeite so hart daran, seit so vielen Jahren, dass ich niemanden von mir abhängig mache. Ich erlaube es niemandem, mich auf ein Podest zu stellen und ich erlaube es den Leuten nicht, sich von mir abhängig zu machen. Das dulde ich auf keinen Fall. Wisst ihr warum? Denn da haben wir einen starken Leiter, den Reinhard, und einen schwachen Leib. Und das ist genau das, was Gott nicht möchte. Gott möchte, dass wir alle eins sind, in einer Einheit miteinander leben. Gott möchte, dass wir alle verstehen, wir haben andere Funktionen, aber nicht andere Positionen. Ich sage es immer so, im Leib Christi gibt es nur eine einzige Position und diese Position gehört dem Herrn Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Wir alle anderen, wir haben Funktionen. Darum, ich habe niemals erlaubt, dass Leute mich zu einer Position erheben. Leute tun das immer wieder und Leute haben das auch getan, aber ich dulde das nicht. Ich sage den Leuten immer, hör zu, ich bin dein Mitbruder. Ich bin einer, der mit dir geht. Ich bin einer, der Teil des Leibes ist. Ich bin dein Mitbruder, der auf deiner Seite steht. Und ich weiß, ich habe eine andere Aufgabe, eine andere Funktion. Meine Funktion ist es, dich als Glied des Leibes zuzurüsten, dich vorzubereiten, dich zu motivieren, dich zu animieren, damit du aufstehen kannst und sagen kannst, wow, ich kann auch prophetisch sein. Ja, ich kann auch eine Person sein, die den anderen Menschen das lehrt, was ich gelehrt wurde. Und das muss das Ziel sein aller Dienstgaben. Und das ist der Schrei meines Herzens. Der Schrei meines Herzens ist, dass doch die Dienstgaben wahrhaftig als Dienstgaben fungieren mögen. Dass sie nicht mehr länger als diese sind, als diese fungieren, als diese arbeiten, die die starken, großen Leiter sind und dann der Leib ständig schwach und abhängig ist von den starken Leitern. die Leute, die mit mir arbeiten, die Leute, die um mich herum sind. Immer wieder kommen dann sie zu mir auch. Der Herr hat uns wunderbare geistliche Söhne und Töchter geschenkt. Und sie kommen dann zu mir und sagen, Reinhard, was soll ich tun? Gib mir einen Rat, wohin soll ich gehen? Wisst ihr, was mein Rat ständig ist? Hier ist mein Rat. Geh in dein Zimmer, schließ den Mund, faste und nimm dir Zeit und dann tu, was Jesus dir sagt. Einer unserer der Männer hier in Brasilien, mit dem wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, mit dem wir so eine Art geistliche Vaterschaft haben, also nicht geistliche Vaterschaft, der hier sehr oft missbraucht wurde, sondern auf einer gesunden, natürlichen Art und Weise. Und dieser junge Mann kam zu mir und er sagte, Reinhard, ich habe eine Gelegenheit, nach Amerika zu gehen, für 6 Monate, er war gerade frisch verheiratet, die Türen haben sich geöffnet, ich bin mir nicht sicher, was soll ich tun? Und ich sagte zu ihm, geh in dein Zimmer, nimm dir eine Woche Zeit, faste und bete, such den Herrn und dann tu, was er dir sagt. Ja, aber was gibst du mir für einen Rat, Reinhard? Und ich sagte dasselbe wieder, geh in dein Zimmer, verbringe Zeit mit Jesus und tu, was er dir sagt. Okay, Reinhard, aber was denkst du? Was empfindest du? Und ich sagte ihm das Gleiche nochmal. Dann ging er zu meiner lieben Frau, zu Debbie. Und er sagte, Debbie, was soll ich tun? Was gibst du mir für einen Rat? Und Debbie und ich haben nicht mal darüber gesprochen. Und Debbie sagte ganz das Gleiche. Geh in dein Zimmer, sperr dich ein, verbring Zeit mit Jesus und tu, was Jesus dir sagt. Stell dir vor, wenn jeder Leiter im Leib Christi lernen würde, so zu agieren. Ich sage dir nicht, was du tust. Jesus sagt es dir. Er ist der Haupt des Leibes. Aber Reinhard, was ist, wenn Leute dann Fehler machen? Ja, Gott sei Dank, aus Fehlern lernen wir doch. Wir haben solche Angst gehabt, dass der Leib Fehler macht. Dadurch behalten wir so einen schwachen Leib. Dadurch haben wir einen Leib, der schwach ist, der nicht aktiv ist, der wagt sich nichts zu riskieren für den Herrn, der hat Angst hinauszugehen und große Dinge zu tun, weil er immer Angst hat, dass er vielleicht etwas falsch machen würde. Unsere Schüler auf unserer Schule, ich sage denen immer, tut mir einen Riesengefallen, bitte und macht Fehler. Was, du ermutigst die Leute, Fehler zu machen? Das tue ich. Wisst ihr warum? Derjenige, der im Glauben hinausschreitet, derjenige, der verrückte Dinge für Jesus tut, weil er das Empfinden hat, dahin hat Jesus ihn geführt, der wird auch Fehler machen. Das gehört dazu zum Lernprozess. Das gehört dazu zum geistlich Erwachsenwerden. Kein Kind ist je erwachsen worden, ohne dass es Fehler gemacht hat. Und ich sage den Leuten immer, solange du die Demut hast und die Einsicht hast, von deinen Fehlern zu lernen, wirst du geistlich wachsen. Solange du aber nur auf mich schaust, auf den Leiter und möchtest, dass ich dir alles sage, was du tun sollst, wirst du niemals wachsen. Du wirst ständig ein schwaches Glied des Leibes sein, abhängig von einer anderen Person. Und das, meine lieben Freunde, muss sich ändern im Leib Christi. Eine der größten Freuden meines Herzens ist es, wenn ich sehe, dass Menschen, in die ich mein Leben investiert habe, größere Dinge tun als ich. Hat nicht Jesus selbst gesagt, ihr, die an mich glaubt, ihr werdet die Dinge tun, die ich tue und größere Dinge? Was für ein Leiter er doch war. Er freut sich, wenn andere größere Dinge tun. Und das muss das Herz jedes Leiters sein im Leib Christi, dass die anderen größere Dinge tun als wir, dass die anderen vorangehen mit Jesus Christus, dass jedes einzelne Glied des Leibes ein starkes Glied ist. Dann haben wir ein starkes Haupt, Jesus Christus. Dann haben wir starke Dienstgaben, die das Haupt gut repräsentieren und die den Leib zurüsten. Und dann haben wir auch einen starken Leib. Ein starkes Haupt muss einen starken Leib haben. Sonst ist irgendetwas falsch an dieser Sache. Und da Jesus Christus ein starkes Haupt hat, sein Leib aber doch zurzeit relativ schwach ist, und ich weiß, ich generalisiere hier etwas, das ist mir völlig klar. Aber schauen wir zum Leib Christi an, wie schwach er ist. Schauen wir an, wie wenig er so wandelt, wie Jesus Christus auf dieser Erde gewandelt ist. Also wenn das Haupt stark ist, aber der Leib so schwach ist, irgendwo passt etwas nicht. Und das war die Frage, die ich mir vor Jahrzehnten gestellt habe, vor knapp 40 Jahren. Wo der Herr gesagt hat, Reinhard, ich will nicht starke Leiter und schwache Glieder am Leib. Ich will starke Leiter, die einen starken Leib hervorbringen. Und darum, uns als Leiter muss es wichtig sein, dass wir immer alles tun, die Leute zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Dass wir alles tun, um den Leib zu erbauen, dass der Leib ein starker Leib ist, ein kräftiger Leib, der Jesus Christus gut repräsentiert. Dass wir alles tun, die Leute ständig auf Jesus hinzuweisen. dass wir alles tun, die Leute völlig unabhängig von uns zu machen und abhängig zu machen von Jesus Christus. Und wenn wir als Dienstgaben unseren Job gut tun, dann werden die Leute, der Leib, die Leute im Leib und der Leib, die Glieder, die werden ständig herausgefordert sein, aber auch motiviert sein und animiert sein. Doch ähnlich wirklich auch starke Glieder am Leib zu sein. Und wir, die wir Glieder sind des Leibes, wir Leiter sind ja auch Glieder des Leibes. Das ist ja auch wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen. Wir sind letztendlich Brüder und Schwestern im Leib Christi. Und wir sind Glieder am Leib. Und wenn wir, die wir auch Glieder am Leib sind, immer wieder uns daran erinnern, wir müssen hinwachsen zum Haupt, welches Jesus Christus heißt. Wir sind dazu berufen, die DNA des Leibes auszudrücken. Die DNA des Hauptes Jesus Christus ist in jedem einzelnen Glied des Leibes. Und es gibt niemanden, der eine Position hat. Es gibt nur Funktionen. Der Finger hat eine andere Funktion wie der Mund und der Mund hat eine andere Funktion als die Ohren. Die Ohren haben eine andere Funktion als die Augen. Und als ich erkannt habe, dass es keine Position mehr gibt im Leib Christi, sondern nur mehr Funktionen, da habe ich mich völlig frei gefühlt, meine Funktion als Prophet und Lehrer mit voller Hingabe auszufüllen und den Leib zuzurüsten, dass der Leib auch gut funktioniert. Wenn wir mal uns da hinreißen können lassen, wir als Glieder am Leib und auch wir als Leiter, dass wir Positionsdenken eliminieren von unseren Herzen und von unseren Gedanken, wisst ihr, was geschehen wird? Sehr schnell wird der Leib ein starker Leib sein. Weil plötzlich kann kein Glied mehr aufschauen zu dem, der im Leib eine Position hat, außer zum Einzigen, der die Position hat, und das ist Jesus Christus. Plötzlich wird jedes Glied am Leib merken, wow, wir sind ja gemeinsam Glieder. Dieser Mann Gottes, zu dem ich so aufgeschaut habe, dieser starke Leiter, den ich so angehimmelt habe, diese gewaltige Frau Gottes, die ich so hoch geachtet habe, die ist ja letztendlich ein Glied mit mir am Leib. Und nicht nur ich brauche sie, sie braucht mich, er braucht mich, wir brauchen einander. Und so baut sich der Leib gegenseitig auf. Und ich bin überzeugt, es ist der Schrei des Herzens Gottes, dass die starken Leiter total unzufrieden und unbefriedigt sind, wenn sie nicht einen starken Leib haben, den sie dienen und mit dem sie gemeinsam wandeln können. Ich bin überzeugt, dass das Herz Gottes bricht, wenn er sieht, wie starke Leiter mit einem schwachen Leib zusammengefügt sind. Und das Herz Gottes möchte, dass jedes Glied am Leib als einzelnes ein starkes Glied ist und dass jeder Ausdruck des Leibes Christi, egal wie groß oder wie klein er ist, tatsächlich Christus auf dieser Erde ausdrückt. Und wenn das starke Haupt, Jesus Christus, einen starken Leib haben will, nämlich uns als Gemeinde, dann geht das nur, wenn die Dienstgaben genau das tun, wofür sie berufen sind, nämlich alles daran setzen, um einen starken Leib zu haben. Und nicht mehr auf sich selbst schauen, sondern schauen auf Jesus Christus und ob dieser Leib auch tatsächlich zugerüstet wird, um die Werke des Dienstes zu tun. Wir haben hier in Brasilien einen jungen Mann adoptiert aus unserem Waisenhaus. Wir bauen ja Waisenhäuser hier in Brasilien. Und mit 15 Jahren kam er zu uns. Ein 15-jähriger schwarzer Junge, der lebte auf der Straße, war eines von 11 Kindern, erlebte Missbrauch, hatte eine furchtbare Vergangenheit. Als er mit 15 Jahren zu uns kam, da hatte er etwa 4 Jahre Schulbildung und Schulbildung, wie man sich sie gar nicht vorstellen kann. Also konnte nicht wirklich lesen, nicht wirklich schreiben. Und wisst ihr, als er zu uns kam, war es uns klar, es war eine Riesenherausforderung. Eine Riesenherausforderung. Wir haben dann auch von der Schule, da wurden wir angewiesen, dass wir mit ihm neurologische Tests und psychologische Tests und was weiß ich für Tests machen. Und bei diesen Tests, das Ergebnis, das herauskam, war nicht so gut. Ja, er ist mental zurückgeblieben, ja, er ist geistig zurück und ja, er ist behindert und ja, er ist nicht auf diesem Level, und er ist auf dem Level von emotional und geistig ganz, ganz weit zurück und das muss man akzeptieren, er wird halt nie normalen IQ haben und so weiter und so fort. Ich bin dort gesessen in diesem Sprechzimmer dieser Ärztin und ich habe gesagt, Frau Doktor, das akzeptiere ich auf keinen Fall. Ich sehe Ihre Diagnose und ich erkenne das an. Ich erkenne auch an alles das, was Sie mir hier gesagt haben, die Tests, die beweisen das auch, das ist das Fachliche. Aber das ist nicht die Realität. Das ist nicht die Wahrheit. Die Fakten sind nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was Jesus sagt. Und die Fakten sind das, was wir mit natürlichen Augen sehen. Ich habe zu dieser Dame gesagt, dieser junge Mann, mein Sohn ist intelligent, mein Sohn hat alles in sich, was er braucht, weil er Christus in sich hat. Und mein Sohn ist begabt. Und wisst ihr, wir haben begonnen, diese Destiny, diese Bestimmung in unseren Sohn zu sprechen. Hat er hart gearbeitet? Ja, das musste er. Wir haben 3 Nachhilfelehrerinnen engagiert, die mit ihm jeden Tag arbeiteten. Er hat hart gearbeitet, er hat studiert. Und ich habe meinem Sohn gesagt, hör zu, mein lieber Sohn, denn er wollte nur Fußball spielen. Fußball spielen, typischer Brasilianer. Und ich habe gesagt, hör zu, mein lieber Clayton, es gibt 3 Ziele, die ich habe mit dir. Erstens, dich zu einem Mann Gottes zu formen. Das ist das Erste. Das zweite Ziel, du musst es akademisch aufholen. Du kannst weder schreiben, noch lesen, noch rechnen. Du musst akademisch aufholen. Mit 15 Jahren konnte er das nicht. Und drittens, danach machst du, was du willst. Wenn du ein Mann Gottes bist, wenn du akademisch aufgeholt hast und wenn du sagst, du möchtest Fußballer werden, dann werde ich dir nichts in den Weg legen. Wenn du sagst, du möchtest auf die Uni gehen und Professor, was immer du möchtest. Die Leute waren erstaunt. Die Leute konnten es nicht glauben, wie innerhalb von wenigen Monaten er erstens akademisch aufgeholt hat, aber wie dieser junge Mann auf die Leute zugeht und prophetisch dient. Kürzlich hatten wir eine Meeting und ich bete dort gerade für die Kranken. Da waren eine ganze Anzahl von Kranken nach vorne. Und ich rief ihn nach vorne, so, Clayton, diese Dame, die hat einen Bandscheibenvorfall, doppelten Bandscheibenvorfall. Leg ihr die Hände auf. Und unser Clayton legte die Hände auf und diese Dame war augenblicklich geheilt. Und die Leute staunten. Und ich dachte mir, was wäre, wenn wir als Leiter das Potenzial im Leib sehen würden und nicht das Schwache im Leib sehen würden? Was wäre, wenn jeder Leiter das schwächste Glied des Leibes ansieht und sagen würde, darinnen ist die DNA unseres geliebten Jesus Christus. Und ich werde alles tun, damit dieses Glied des Leibes aufgebaut wird. Ich werde alles tun, damit dieser Leib ein starker Leib ist, damit der Leib das Werk des Dienstes tut und ich werde das Werk des Dienstes nicht tun. Und was wäre, wenn jedes Glied des Leibes reagieren würde auf diese Art von Leiterschaft? Was wäre, wenn ein Brennen wäre im Herzen jedes einzelnen Christen, das sagt, ich kann nicht schwaches Glied eines schwachen Leibes sein, denn das passt ja gar nicht zusammen. Wenn das Haupt stark ist, dann muss der Leib stark sein, also muss auch ich stark sein. Was wäre, wenn jedes noch so sich schwach fühlende Glied im Herzen ergreifen würde, das in sich drinnen es bereits die DNA Jesus Christus trägt? Was wäre, wenn jedes einzelne Glied im Leib einen Schrei im Herzen loslassen würde und sagen, ich muss größere Werke tun, die Christus getan hat? Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit für diese verlorene Welt. Ich muss mich ausdrücken, wo immer ich bin, alleine und mit meinen Brüdern und Schwestern. Ich muss mich aufmachen und Licht werden, mitten in dieser Dunkelheit, weil ich trage alles in mir, was ich dazu brauche, um ein starkes Glied zu sein am Leibe. Und wir gemeinsam, zusammen, tragen alles in uns, was wir brauchen, um ein starker Leib zu sein. Meine lieben Freunde, es ist ein Schrei in meinem Herzen, der so tief ist und so stark ist. Es ist ein Schrei in meinem Herzen, dass ähnlich der Leib Christi erfassen möge, dass er die DNA Jesus Christus trägt. Dass ähnlich der Leib Christi sich nicht abhängig macht von Menschen, sondern abhängig macht vom Haupt Jesus Christus. Dass der Leib diese Menschen ehrt, die Jesus selbst in die Gemeinde gesetzt hat, die Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten. Dass er sie ehrt und achtet, aber dass er sie nicht mehr als Götter sieht, die er braucht, um ihr Leben zu bestimmen, sondern dass er sie sieht als Instrumente Gottes, die Gott in den Leib hineingegeben hat, damit sie Zurüstung erfahren können und erlangen können. Gemeinsam, jedes Glied im Leib, jeder Leiter im Leib, muss hinwachsen zum Haupt Jesus Christus und muss dieses tiefe Verlangen, diesen tiefen Schrei im Herzen haben. Wir wollen starke Glieder sein. Wir wollen ein starker Leiter sein. Wir wollen ein starker Leib sein. Wir alle wollen stark sein, weil Christus auch stark ist. Und gemeinsam unter der Autorität, unter der Herrschaft Unter der Leiterschaft Jesus Christus können wir alle das erfüllen, was in uns drinsteckt, nämlich die Stärke Jesus Christus. Ich persönlich bin überzeugt, die Zukunft unserer Nationen liegt nicht in der Hand der Politiker. Die Zukunft unserer Nationen liegt in der Hand des Leibes. Mir ist gegeben alle Autorität auf Himmel und auf Erden, hat Jesus Christus gesagt. Darum geht ihr hin. Wenn wir die Gemeinde in der Autorität Jesus Christus gehen würden, dann würden wir agieren, wie Jesus Christus agieren möchte auf dieser Welt. Und er könnte durch uns Ausdruck finden, er könnte durch uns herrschen, er könnte durch uns regieren, er könnte durch uns seine Liebe und seine Größe sichtbar werden lassen in dieser Welt. Menschen würden Heil und Heilung erleben, Menschen würden Freiheit und Befreiung erleben, Menschen würden erleben, wie gut, genial, herrlich und großartig unser Gott doch ist. Ein starkes Haupt hat einen starken Leib. Und ein starker Leib drückt sich auch stark aus. Finsternis und große Finsternis bedeckt die Erde. Darum mache dich auf und werde Licht, denn siehe, dein Licht ist gekommen. Jesus Christus, unser Licht, ist aufgegangen. Das Haupt der Gemeinde schreit regelrecht. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren habe ich ein regelrechtes Brüllen, ein regelrechtes Schreien gehört. Und es erschütterte mich damals im Geist. Ich hatte da so einige prophetische Erlebnisse mit Gott. Und ich sagte, Herr, was ist dieses, was ich da spüre in meinem Geist? Und er sagte, es ist das Brüllen des Löwen von Juda, Jesus Christus. Und ich sagte, Herr, was brüllt er denn da? Und er sagte, ich brülle meine Leiter an, gib mir mein Volk zurück. Es gehört mir. Meine lieben Freunde, der Leib gehört dem Haupt. Die Braut gehört dem Bräutigam. Er ist der einzige Besitzer der Braut, nur der Bräutigam. Und es ist ein Schrei, geht durch den Leib Christi. Der Schrei des Löwen Juda, der Schrei des Bräutigams, der sagt, ich will meine Braut haben. Ich bin ein starkes Haupt und ich will eine starke Braut haben. Nur so werde ich verherrlicht. Und wenn gemeinsam die Leiter im Leib Christi und die Glieder im Leib Christi diesen Schrei Jesus Christus erfassen können und sagen können, Jesus will eine starke Braut und er will starke Leiter, die ihm dabei helfen, eine starke Braut zuzurüsten. Und dann stehen wir gemeinsam Schulter an Schulter, einander hingegeben, weil wir ihm hingegeben sind und drücken uns aus, wo immer wir hingehen. Dann und nur dann werden wir die Größe Gottes wahrnehmen, dort, wo wir stehen. Wie viele Jahre haben so viele Menschen sehnsüchtig um Erweckung gebetet? Wie viele Jahre haben so viele Menschen den Herrn angeschrien, möge er doch endlich Erweckung schenken? Und wir leben in dieser Hoffnung, dass Erweckung wieder unsere Nationen verändern. Meine lieben Freunde, Erweckungen sind gekommen und sind gegangen. Die Hoffnung unsere Nationen liegt nicht in noch einer Erweckung. Die Hoffnung unserer Nationen liegt in einem starken Leib, der Jesus Christus ausdrückt. Er ging auf Erde, er drückte sich aus, als Apostel, als Prophet, als Evangelist, als Lehrer und Hirte. Er fuhr in den Himmel. Und er will sich nach wie vor ausdrücken als Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Aber er will sich nicht ausdrücken durch die Aposteln, durch die Propheten, durch die Evangelisten, durch die Hirten und durch die Lehrer. Nein, er will sich ausdrücken durch seinen Leib. Genauso wie er sich damals vor 2000 Jahren auf Erde durch seinen Leib ausgedrückt hat. So hat er es heute noch geplant. Darum denke daran, ob du eine Dienstgabe bist oder ob du ein Glied bist, es spielt keine Rolle. Du sollst teilhaben, dass Jesus Christus sich ausdrücken kann durch seinen Leib. Und das geschieht nur, wenn wir alle lernen, in Ehre, in Achtung, in Liebe und in Einheit miteinander wandeln. Einheit bedeutet nicht, dass wir alle das glauben, was uns irgendeine Person sagt. Das ist keine Einheit. Das ist eine falsche, eine gekünstelte, eine hausgemachte Einheit. Ich sage unserem Team, wir haben ja heute Mitarbeiter, ich weiß nicht, beinahe 100 Mitarbeiter, denke ich mal, vollzeitliche Mitarbeiter. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber so in etwa wird es schon sein. So, wir leiten ein großes Mitarbeiterteam. Und wisst ihr, und das ist so wichtig, dass wir verstehen, ich sage unseren Mitarbeitern auch die Sache immer wieder, die drill ich ihnen so richtig ein, dass wir alle als Miteinander im Leib ihn ausdrücken müssen. Und ich sage unseren Mitarbeitern, bei unseren Mitarbeiterbesprechungen immer, und den Leitern, bei den Leiterbesprechungen immer, Einheit bedeutet nicht, dass alle das tun, was Reinhard sagt, dass wir tun müssen. Auf keinen Fall, das ist keine Einheit. Einheit ist nicht, dass wenn wir alle das glauben, was Reinhard uns sagt, dass wir glauben müssen. Überhaupt nicht. Einheit, sage ich Ihnen, ist genau das, wenn jedes einzelne Glied am Leib das ausdrückt und das tut, wozu es bestimmt ist. Wenn du Finger bist und ich Mund bin, dann um Himmels Willen handle du als Finger nicht wie ein Mund. Wir dürfen nicht klonen. Auf keinen Fall. Und ich sage unseren Leuten immer so, wenn du dort, wo du stehst, dich so ausdrückt, wozu Jesus dich bestimmt hat und ich mich auch, wir einander lieben, wir einander ehren, wir einander achten, wo es kein Konkurrenzdenken gibt, sondern wo wir verstehen, wir ergänzen uns gegenseitig. Und wenn du das tust, wozu Gott dich bestimmt hat, und ich das tue, wozu Gott mich bestimmt hat, und der neben mir das tut, wozu Gott ihn bestimmt hat, und der auf der anderen Seite auch das tut, wozu Gott ihn bestimmt hat, und wenn wir alles tun zum Wohl einander und zum Wohl unseres Herrn Jesus Christus, dann haben wir Einheit. Nicht, wenn wir alle dasselbe tun und dasselbe denken, sondern wenn wir alle unseren Platz erfüllen und ausüben, verstehen, dass wir den anderen genauso brauchen, wie der andere uns braucht, dann sind wir zu wahrer Einheit geraten. Das Haupt Jesu Christi hat Dienstgaben geschenkt, die die Aufgabe haben, den Leib zuzurüsten, damit nicht jeder das tun kann, was die Dienstgaben sagen, dass er tun soll, sondern damit jeder das tun kann, wozu er bestimmt ist, wozu Gott ihn gesetzt hat im Leib. Dann tun wir alles zur Ehre Jesus und zum Wohl des Leibes. Und wenn wir als Leib Christi so leben können, zur Ehre Jesus Christus und zum Wohl des Leibes, dann werden wir ein funktionierender Leib sein, der dann auch in wahrer Einheit lebt. Meine lieben Freunde, es war mir ein Vorrecht, euch etwas ein bisschen mitzuteilen. Wenn ihr mehr hören wollt, ihr könnt euch sehr gern in meinem YouTube-Kanal eintragen. Reinhard Hirtler, Deutsch, ist mein deutscher YouTube-Kanal. Sehr gerne könnt ihr euch eintragen, ihr könnt mir auf Instagram folgen, wenn du das möchtest. Oder wenn ihr Interesse habt an anderen Dingen, die wir noch haben, reinhardhirtler.com, da könnt ihr die anderen Informationen finden. Herzlichsten Dank, mein Herz brennt, dass wir im deutschsprachigen Raum diejenigen sind, die Jesus gut ausdrücken, als ein starker, funktionierender Leib und ihn verherrlichen. Herzlichsten Dank.